Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 3. Der Feind regt sich. Als Bilbo Beutlin von Beutelsend an seinem 111. Geburtstag zu seiner zweiten Reise aufgebrochen war, hatte er den Zauberring seinem Neffen Frodo hinterlassen. Eine lange Weile ging das Leben in Beutelsend wieder seinen gewohnten Gang, abgesehen von einer leichten Unruhe und ungewohnten Reiselust, die Frodo umso stärker ergriff, je näher sein 50. Geburtstag rückte. Endgültig geschehen war es um seine Ruhe, als eines Tages, mehr als anderthalb Jahrzehnte nach Bilbos Aufbruch, überraschend Gandalf in der Tür stand. Denn immer war das Erscheinen des Zauberers Vorbote bedeutender Ereignisse gewesen. Der Ring hatte Gewalt über Bilbo. Wann habe ich es zuerst vermutet? Lass mich nachdenken. Eigentlich hätte ich Saruman, den Weißen, um Rat fragen sollen, aber irgendetwas hielt mich davon ab. Saruman? Von dem habe ich ja noch nie etwas gehört. Es mag schon sein, mit Hobbits hat er nichts im Sinn. Er ist der Oberste meines Ordens und der Vorsitzende des Rats. Die Kunde von den Elbenringen ist sein Bereich. Er hat sie lange erforscht und nach den vergessenen Geheimnissen ihrer Herstellung gesucht. Doch als die Frage der Ringe im Rat erörtert wurde, sprach alles, was er uns enthüllen wollte, gegen meine Befürchtungen. So schlummerte mein Zweifel. Die Jahre verstrichen und Bilbo zeigte kein Anzeichen des Alterns. Der Schatten überfiel mich wieder und ich wartete bis zu jenem Abend, als er dieses Haus verließ. Was er damals sagte und tat, erfüllte mich mit Furcht. Ich erkannte endlich, dass etwas Dunkles und Tödliches am Werk war. Er wird doch wohl rechtzeitig in Ordnung kommen. Ich meine, in Frieden ruhen können. Um Bilbo mach dir keine Sorgen. Für dich fühle ich mich verantwortlich. Seit Bilbo weg ist, habe ich über dich und all die reizenden, törichten, hilflosen Hobbits nachgedacht. Es wäre ein schmerzlicher Schlag für die Welt, wenn die dunkle Macht das Auenland überwältigte, wenn all die fröhlichen, dummen Hornbläsers und Straffgürtels versklavt würden. Aber warum sollte das passieren? Es gibt so etwas wie Bosheit und Rache. Rache? Rache wofür? Du kennst die wirkliche Gefahr noch nicht, aber die Zeit ist gekommen, da ich reden muss. Gib mir den Ring einen Augenblick. Er ist plötzlich so schwer. Hier. Kannst du irgendwelche Zeichen auf ihm erkennen? Nein. Er ist glatt. Und man sieht niemals eine Spur von Abnutzung auf ihm. Ich werde ihn ins Kaminfeuer werfen. Was machst du da? Die Zange! Hol ihn sofort aus dem Feuer heraus! Gandalf schloss die Läden vor den Fenstern und zog die Vorhänge zu. Das Zimmer wurde dunkel und still. Der Zauberer blickte schweigend ins Feuer. Dann bückte er sich, schob den Ring mit der Zange an den Rand und nahm ihn sofort heraus. Frodo hielt den Atem an. Er ist ganz kühl. Nimm ihn, halte ihn hoch und schau ihn an. Da ist eine Schrift. Aber ich kann sie nicht lesen. Die Buchstaben sind elbisch, von altertümlicher Art. Und die Sprache ist von Mordor. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen. Aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tod verfallen. Neun. Einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Dieser hier ist der Meisterring. Der eine, der alle beherrscht. Den hat der Feind vor langer Zeit sehr zur Schwächung seiner Macht verloren. Er begehrt ihn unbedingt zurück. Aber er darf ihn nie bekommen. Aber warum bloß ist er zu mir gekommen? Ach. Und Gandalf begann, ihm die Geschichte zu erzählen. Er berichtete von Sauron, dem Großen, aus dem dunklen Turm in Mordor, dem der eine Ring fehlte, um endlich allen Widerstand zu brechen. Die drei, die schönsten von allen, hielten die Elbenherrscher verborgen, und Saurons Hand hatte sie niemals berührt und besudelt. Sieben besaßen die Zwergenkönige, doch drei davon hatte er wiedergewonnen, die restlichen hatten die Drachen vernichtet. Neun gab er den sterblichen Menschen, und so verführte er sie, und sie wurden zu seinen entsetzlichsten Dienern. So steht es also. Neun hat er für sich gewonnen, die sieben, soweit sie nicht vernichtet wurden, auch. Die drei der Elben sind verborgen, sie kümmern ihn nicht. Er braucht nur den einen. Denn er selbst hat den Ring gemacht. Und er hat einen großen Teil seiner früheren Macht auf ihn übergehen lassen, um die anderen damit zu beherrschen. Wenn er ihn zurückbekommt, wird er wieder über alle gebieten. Selbst über die drei der Elbenherrscher. Fürchterliche Aussichten. Er glaubte, der eine sei vernichtet. Jetzt weiß er, dass es ihn noch gibt. Und er sucht nach ihm. Aber wie kann es sein, dass der große Sauron ihn verlor, wenn er doch so stark ist? Er ist ihm abgenommen worden. Es waren Gil-galad, der Elbenkönig, und Elendil von Westernis, die Sauron überwältigten, obwohl sie ihr Leben dabei verloren. Isildur, Elendils Sohn, schnitt den Ring von Saurons Hand. Damit war Sauron besiegt. Und sein Geist floh und blieb lange Jahre verborgen, bis sein Schatten wieder Gestalt annahm. Aber der Ring ging Isildur verloren, denn er wurde von den Orks aus dem Gebirge überfallen. Er sprang ins Wasser, doch der Ring glitt von seinem Finger, als er damit schwamm. Und damit sahen ihn die Orks und töteten ihn mit Pfeilen. Im tiefen Schlamm lag der Ring und war verschollen für das Bewusstsein und die Sage. Und der Rat der Weisen vermochte nicht herauszufinden, wo er war. Bis ihn Sméagol an sich brachte. Gandalf erzählte von einem sachtfüßigen kleinen Volk, einem Hobbitschlag, das an den Ufern des großen Stroms wohnte. Sméagol fuhr eines Tages mit seinem Freund Deagol ins Schilf, stieg aus, um das Ufer zu durchstöbern. Deagol aber angelte und ein starker Fisch biss bei ihm an, riss ihn ins Wasser bis auf den Grund. Da sah er etwas glitzern und hob es auf. Prustend tauchte er auf und am Ufer sah er, dass ein wunderschöner Ring in seiner Hand lag. Schau, was ich gefunden, Smeagol. Oh. Gib uns das, Diagol, mein Lieber. Warum? Weil heute mein Geburtstag ist. Du hast aber schon ein Geschenk bekommen. Das hier werde ich behalten. Ach, wirst du das, mein Lieber? Smeagol packte den Freund an der Kehle und erwürgte ihn auf der Stelle. Dann steckte er sich den Ring an den Finger. Bald merkte er, dass niemand ihn sehen konnte, wenn er den Ring trug. Der Ring gab ihm Macht. Und bald wurde er von allen Verwandten gemieden. Er stahl, wurde boshaft, biss andere in die Füße und gewöhnte sich an zu murmeln und zu glucksen. Deshalb nannten alle ihn Gollum und jagten ihn endlich fort, weil sie Frieden haben wollten. Gollum, ist das jenes Geschöpf, das Bilbo getroffen hat? Ja, das ist er. Bilbo nahm ihm den Ring ab, wie du weißt. Nein, richtiger wäre zu sagen, der Ring verließ Gollum. Du meinst, es fügte sich so? Ich kann es nicht deutlicher ausdrücken, als wenn ich sage, dass Bilbo dazu ausersehen war, den Ring zu finden. In diesem Fall wärst auch du ausersehen. Und das mag ein ermutigender Gedanke sein. Weißt du das alles oder vermutest du nur? Ich weiß. Denn ich habe Gollum gesehen. Du hast Gollum gesehen? Nach langer Zeit ist es mir gelungen. Und Gandalf der Zauberer berichtete, wie er Gollum in Düsterwald aufgespürt hatte. Ich sah ihn dort, aber vorher war er schon weit gewandert und hatte Bilbos Spur verfolgt. Was hat es in seine Taschen gesteckt? Keine anständige Frage. Kleiner Betrüger, wirst schon sehen, Gollum. Freunde, starke Freunde, hat Gollum. Beutlin wird bezahlen. Verfluchter Beutlin! Er hat die Regeln verletzt. Wir hätten es zerquetschen sollen. Ja, Schatz, und das werden wir auch. Verfluchter Beutlin aus Auenland! Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht, Frodo. Ich ließ ihn laufen. Nun, es ist Jahre her. Die Fährte war kalt, als ich sie wieder aufnahm. Und meine Suche wäre vergeblich gewesen, hätte ich nicht die Hilfe meines Freundes Aragorn gehabt, des größten Wanderers und Jägers dieser Zeit. Er hat Gollum gefunden und brachte das elende Geschöpf mit. Und es stellte sich heraus, dass es Schritt für Schritt, Meile für Meile, langsam und heimlich bis ins Land Mordor geschlichen war. Mordor. Mordor. Es zieht alle bösen Geschöpfe an dieses Land. Dort sind Gollums starke Freunde, die ihm bei seiner Rache helfen werden. Er ist lange dort gewesen und er ist mit bösen Absichten zurückgekommen. Aber, Frodo, sein größtes Unheil hat er schon angerichtet. Durch ihn hat der Feind erfahren, dass der eine Ring wiedergefunden ist. Er weiß, dass es nicht einer der drei ist, denn sie sind niemals verloren worden. Und sie dulden nichts Böses. Er weiß, dass es nicht einer der sieben oder einer der neun ist. Denn über sie besteht Klarheit. Er weiß, dass es der eine ist. Und er hat nun auch von den Hobbits und dem Auenland gehört. Frodo, ich fürchte, ihr weiß sogar, dass der lange unbemerkt gebliebene Name Beutlin wichtig geworden ist. Das ist ja entsetzlich. Oh, Gandalf, bester Freund, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Hätte doch Bilbo diesen Gollum nur erdolcht. Mitleid und Erbarmen hielten ihn zurück. Und dafür ist er reichlich belohnt worden. Du kannst gewiss sein, wenn ihm das Böse so wenig anhaben konnte und er sich ihm schließlich zu entziehen vermochte, dann nur, weil er den Ring auf diese Weise in Besitz nahm. Voll Mitleid. Ich empfinde kein Mitleid für Gollum. Du hast ihn nicht gesehen. Nein, und ich möchte ihn auch nicht sehen. Inzwischen ist er so schlimm wie ein Ork und einfach ein Feind. Er verdient den Tod. Viele, die leben, verdienen den Tod, und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit dem Todesurteil bei der Hand. Denn selbst die ganz Weisen können nicht alle Absichten erkennen. Mein Herz sagt mir, dass er noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen hin, ehe das Ende kommt. Und wenn es dazu kommt, dann mag Bilbos Mitleid bestimmend sein für das Schicksal von vielen. Und nicht zuletzt für das Deine. Ich wünschte, Bilbo hätte den Ring nie gefunden und ich hätte ihn nie bekommen. Hast du nicht zugehört? Diese Ringe haben es an sich, dass sie gefunden werden. Das Schlimmste wäre es gewesen, wenn er dem Feind in die Hände gefallen wäre. Dann muss er zerstört werden. Hast du es jemals versucht, ihn auch nur wegzuwerfen? Nein, aber man könnte ihn zerschlagen. Dann versuch es doch. Frodo zog den Ring wieder aus der Tasche und betrachtete ihn. Er schien jetzt ganz eben und glatt zu sein. Frodo konnte kein Zeichen oder Muster erkennen. Das Gold sah klar und rein aus. Es war ein kostbares Stück. Zögernd wog er ihn in der Hand und zwang sich, daran zu denken, ihn in die heißeste Stelle des Feuers zu werfen. Und dann machte er mit großer Willensanstrengung eine Bewegung, als wollte er ihn wegschleudern und merkte, dass er ihn wieder in die Tasche gesteckt hatte. Siehst du, es gibt nur einen Weg, wenn du ihn wirklich zerstören willst. In den Tiefen des Urodruin, des feurigen Bergs, die Schicksalsklüfte zu finden und den Ring dort hineinzuwerfen. Ich will ihn wirklich zerstören. Oder vielmehr, dass er zerstört wird. Ich bin nicht geeignet für gefährliche Unternehmungen. Ich wollte, ich hätte den Ring nie gesehen. Du bist erwählt worden. Und daher musst du alles zusammennehmen, was du an Kraft und Mut und Verstand hast. Aber du bist weise und mächtig und hast viel mehr Verstand. Warum willst du den Ring nicht nehmen, Gandalf? Nein, mit dem Ring würde ich eine zu große und entsetzliche Macht besitzen. Und über mich würde der Ring eine noch größere und tödlichere Macht gewinnen. Versuche mich nicht, denn ich will nicht werden wie der dunkle Herrscher. Noch geht der Weg des Rings zu meinem Herzen über Mitleid, Mitleid mit den Schwachen. Und ich wünsche mir Stärke, um Gutes zu tun. Versuche mich nicht. Gandalf ging zum Fenster und öffnete es. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir müssen bald etwas tun. Der Feind regt sich. Aber ich will dir immer helfen, Frodo, bei allem, was du tust. Nun? Jedenfalls bin ich jetzt eine Gefahr fürs Auenland und alle, die in meiner Nähe leben. Ich muss gehen. Mein lieber Frodo, ich fürchte, du hast recht. Der Ring wird nicht hierbleiben können, ohne entdeckt zu werden. Ich werde dir einen Decknamen geben. Wenn du gehst, wirst du als ein Herr Unterberg gehen. Und sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Der Feind hat viele Speer und Möglichkeiten zu hören. Gandalf brach ab und lauschte. Mit einem Mal war es still draußen im Garten. Gandalf kroch an die Seite des Fensters, dann sprang er mit einem Satz zum Fensterbrett und streckte einen Arm aus, hinaus und nach unten. Ah, wen hab ich denn da am Ohr? Das ist Sam Gamgee. Was machst du da? Gott behüte, Herr Gandalf. Nichts. Bloß nur die Rasenkante unterm Fenster habe ich geschnitten. Wie lange hast du gelauscht? Gelauscht? Was hast du gehört? Herr Frodo. Herr Frodo, lass nicht zu, dass er mir wehtut. Dass er mich in ein Ungeheuer verwandelt. Mein Väterchen würde sich aufregen. Ich hab nichts Böses gemeint, Ehrenwort. Dann beantworte seine Frage, Sam. Gerade heraus. Lass ihn los, Gandalf. Ja, Herr Gandalf. Ich hörte allerlei, was ich nicht recht verstand. Von einem Feind und von Ringen und Herrn Bilbo. Und einem feurigen Berg. Und von Elben, Herr. Ich horchte, weil ich einfach nicht anders konnte. Gott behüte, aber solche Geschichten, die habe ich doch so gern. Ich glaube auch daran, was immer mein Väterchen sagen mag. Elben, Herr, die würde ich ja so gern mal sehen. Kannst du mich nicht mitnehmen, dass ich die Elben sehe, wenn du gehst, Herr Frodo? Elben sehen willst du, Sam Gamgee. Du hast gehört, dass Herr Frodo weggehen will? Ja, Herr, und darum habe ich geschnauft. Was ihr gehört habt, wo ich es doch unterdrücken wollte. Aber es hat mich so aufgeregt. Ich kann es nicht ändern, Sam. Ich werde gehen müssen. Aber wenn du mir wirklich zugetan bist, dann hältst du das ganz geheim. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass dich Gandalf in eine fürchterlich hässliche Kröte verwandelt und eine ganze Schar Ringelnattern in den Garten setzt. Hilfe! Ich rede mit keinem darüber. Keine Schlangen, keine Kröte, Herr Gandalf. Kein Wort kommt über meine Lippen. Ich bin stumm wie ein Grab. Bitte, bitte, bitte nicht verzaubern! Jetzt fällt er auch noch auf die Knie. Steh auf, Sam! Ich habe eine bessere Idee. Etwas, was dir den Mund stopfen wird. Und als Strafe fürs Horchen. Du wirst mitgehen mit Herrn Frodo. Ich? Ich soll mitgehen, Herr. Und Elben sehen und alles. Hurra! Hurra! Elben. Feurige Berge. Hurra!